Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, erster Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Regie Thomas Leutzbach. Im Juni, wenn man mal gerne einen Abend im Freien genießen möchte. Das ist ja wirklich alles aus dem Lot. Aber gleich gibt's Abendessen, Mademoiselle Elise. Hoffentlich haben Sie Appetit. Sie müssen wieder zu Kräften kommen. Zu Kräften kommen? Blödsinn. Die einzigen Kräfte, über die ich noch verfüge, sind die, die mich innerlich am Laufen halten. Ich leide an Tetraplegie, einer gleichzeitigen Lähmung aller vier Gliedmaßen. Und als würde das noch nicht reichen, bin ich auch noch stumm, blind und kann mich nicht rühren. Mit einem Wort, ein lebender Leichnam. So, da bin ich. Gemüsepüree mit ganz vielen Nährstoffen. Kommen Sie, ich binde Ihnen die Serviette um, damit wir die hübsche Bluse nicht bekleckern. Sie steht Ihnen so gut. Ach, es ist ein Jammer. Yvette arbeitet seit fast 30 Jahren bei uns im Haus. Nach dem Tod meiner Eltern hat sie mir den Haushalt geführt. Nun pflegt sie mich, wäscht mich, füttert mich, macht mich sauber. Gute, brave Yvette. Ihr verdanke ich es, dass ich noch nicht in ein Pflegeheim abgeschoben worden bin. Ihr und dem Geld, das Onkel Philipp für mein Kino bekommen hat. Er hat es gut verkauft, mein geliebtes Trianon. Hoffentlich regnet es morgen nicht, wenn wir zum Supermarkt gehen. Es tut Ihnen immer so gut, ein bisschen unter die Leute zu kommen. Nicht wahr, Mademoiselle Elise? Also ehrlich, Ihre alten Freunde kümmern sich nicht sehr um Sie. Aber so ist das eben. Die Leute interessieren sich nur für einen, solange man ihnen nützlich ist. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Nachrichten einzuschalten. Teile des Gebäudes sind zerstört. Ein 4 Meter breiter Krater an der Stelle, wo der Sprengsatz explodierte. Die Bombe war in einem Isuzu-Jeep versteckt, der in der irischen Hauptstadt Dublin gestohlen wurde. Mit einem kodierten Telefonanruf bei der irischen Fernsehstation... Schon vorbei. Eigentlich interessiert mich ja nur, ob Sie den kleinen Michel Massenet wiedergefunden haben. Sie wissen doch, den aus der Rue Sabon. Die Polizei sucht ihn schon seit gestern. Schlimm, was heutzutage so alles los ist. Die gute Yvette, sie will mich nicht aufregen. Als ob es erst die Nachricht über ein Bombenattentat in Nordirland brauchte, um mich an jenen 13. Oktober im letzten Jahr zu erinnern, der mein ganzes Leben verändert hat. Damals machten Benoit und ich in Irland Urlaub. Wir hatten vor einer Bank am Rand von Belfast angehalten, um ein paar Traveller-Schecks einzulösen. Da ist es passiert. Keine 10 Meter von uns stand das Auto mit der Sprengladung. Ich sah zwar, wie es explodierte, sah den Feuerschwall, hörte die Schreie, spürte, wie eine Welle aus berstendem Metall und Glas uns erfasste. Aber ich begriff nicht, nein, ich begriff wirklich nicht, dass es mir zustieß. Ich sah, wie ein Glassplitter in Benoits Kehle fuhr, wie Blut herausschoss und dann traf mich irgendetwas am Kopf und löschte mein Bewusstsein gnädig aus. Nach fast 2 Monaten im Koma kam ich wieder zu mir, aber es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, dass Benoit tot war und dass ich nie wieder würde sehen oder aufstehen können. Dass ich in mir selbst begraben war und nur darum beten konnte, endlich richtig zu sterben. So, ich stelle Ihren Rollstuhl unter den Baum, Mademoiselle Elise. Ich beeile mich mit dem Einkaufen. Hier noch Ihre Sonnenbrille. Zu viel Licht könnte Ihren Augen schaden. Bis gleich. Meinen Augen schaden? Ich denke, Yvette tut das nur, damit sich die Kinder nicht von meinem starren Blick erschrecken. Ob sich mein Aussehen sehr verändert hat? Ach, Benoit. Warum bist du nicht mehr da und sagst mir, dass du mich liebst und nicht müde wirst, mein Gesicht anzuschauen? Warum wischst du das nicht weg? Madame, eine Taube hat dich bekleckert. Bist du krank? Sehr scharfsinnig, dieses Kind. Ich nehme meinen ganzen Willen zusammen und hebe den Zeigefinger. Das kann ich schon seit letzter Woche. Nur hat es bisher keiner bemerkt. Nicht einmal Yvette. Ich heiße Virginie. Eine kleine Hand legt sich auf meine. Was macht sie? Ich wisch dir den Klecks weg, Madame. Du bist sehr schön, wie eine Prinzessin. Wohnst du hier? Wenn du den Zeigefinger hebst, bedeutet das ja? Ich hebe den Zeigefinger. Es ist seit Monaten meine erste Unterhaltung. Ich wohne auch hier. Ich bin mit meinem Papa hier. Wir kaufen drüben im Supermarkt ein. Papa arbeitet in einer Bank. Meine Mama ist Bibliothekarin. Ich bin 7 und gehe in die 2. Klasse. Du, soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ich hebe den Zeigefinger. Als ich selber 7 war, was für große Dinge wollte ich da vollbringen? Es war einmal ein kleiner Junge, der hieß Viktor. Er war sehr böse und eines Tages hat man ihn tot im Wald gefunden, wo er aber gar nicht hin durfte. Die Polizei ist gekommen, aber sie haben nichts herausgefunden. Es war die Bestie der Wälder. Was erzählt dieses Kind da bloß für Schauerbärchen? Nach Viktor hat sich die Bestie der Wälder ein anderes Kind geschnappt. Man hat ihn im Gebüsch gefunden und er war voller Blut. Und dann kam Renaud dran. Renaud war mein großer Bruder, weißt du? Und gestern hat sich die Bestie Michelle geschnappt. Unten am Fluss. Dieses Mädchen ist verrückt. Wie kann sie sich nur so eine Geschichte ausdenken? Aber ich weiß, wer alle getötet hat. Wo hat die Kleine diesen Unsinn her? Schon wieder ein Kind, das zu viel Fernsehen guckt. Seitdem habe ich die ganze Zeit Angst. Ich habe die Bestie nämlich gesehen, als es mit Renaud passiert ist. Hinten im Garten. Virginie, ich suche dich schon seit einer Viertelstunde. Ja. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst in der Nähe vom Kiosk bleiben? Sie hat sie doch hoffentlich nicht gestört, Madame. Madame? Oh, ja. Entschuldigen Sie. Die Leute entschuldigen sich immer, wenn sie meinen Zustand bemerken. Oder sie sprechen mit mir, als sei ich geistig behindert. Sag auf Wiedersehen zu der Dame Virginie. Auf Wiedersehen, Madame. Wir kommen jeden Samstag zum Einkaufen hierher. Ja, das reicht, Virginie. Ist etwas passiert? Nein, nein. Meine Tochter hat nur mit Madame gesprochen. Hoffentlich hat sie sie nicht gestört. Oh nein, bestimmt nicht. Im Gegenteil. Mademoiselle Elise war immer... Ich höre Yvette flüstern. Ich überlege, was sie ihm wohl erzählt. Ein schrecklicher Unfall, bla bla bla bla, blind geworden, kann nicht mehr sprechen. Wenn du nächsten Samstag da bist, erzähl ich dir die Geschichte weiter. Komm schon, Virginie. Auf Wiedersehen, Madame. Wiedersehen. Wiedersehen, tschüss. Wiedersehen. Was für ein nettes kleines Mädchen und so gut erzogen. Der Vater ist auch ein sehr sympathischer Mann. Groß, elegant, fast wie... Wie Benoit, wolltest du sagen. Nein. Benoit war einzigartig. Stellen Sie sich vor, Mademoiselle Elise, jetzt ist die Seezunge schon wieder teurer geworden. Also bald können sich nur noch reiche Leute frischen Fisch leisten. Ich höre nicht mehr hin. Ich grüble über das nach, was mir die kleine Virginie erzählt hat. Ja, ich erinnere mich an den kleinen Viktor, den Sohn der Tabakhändlerin. Jeder hat damals von der entsetzlichen Geschichte gesprochen. Er wurde in der Nähe des Kanals gefunden, erwürgt und verstümmelt. Das muss mindestens 2 Jahre her sein und bald darauf der andere. Beide Fälle sind, soviel ich weiß, nie aufgeklärt worden. Und dieser kleine Michel? Habe ich den Namen nicht erst gestern gehört? Ach ja, Yvette hat erzählt, dass er verschwunden ist. Heute Abend muss ich unbedingt die Nachrichten hören. Und jetzt noch den linken Arm. Dann haben wir es wieder für heute. Eine Folterstunde. Meine schlaffen Muskeln werden von Catherine, der Krankengymnastin, bearbeitet. Haben Sie schon gehört, Madame Yvette? Jetzt haben Sie den kleinen Michel gefunden. Er ist erwürgt worden. Was? Erwürgt? Ja, ich habe es in den Nachrichten gehört. Ein Angler hat heute Mittag seine Leiche gefunden. Unten am Fluss. Wie entsetzlich. Aber da muss der Junge schon mindestens 24 Stunden tot gewesen sein, sagen Sie. Was für eine Welt. Wie alt war er? 8. So ein hübscher Junge mit blonden Locken. Wenn ich Kinder hätte, würde ich sie jetzt nicht aus dem Haus lassen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der 4. Mord in 2 Jahren in dieser Gegend. Der 4.? Ja. Erst hat man ja keinen Zusammenhang zwischen den einzelnen Morden gesehen. Aber jetzt... Gibt's denn schon eine Spur? Nein, die Polizei tappt im Dunkeln. Also hat Virginie die Wahrheit gesagt. Aber woher wusste sie eigentlich von diesem Michel Masnay? Ich erinnere mich genau, dass sie gesagt hat... Und gestern hat sich die Bestie Michelle geholt, unten am Fluss. Jetzt erzählt Katharine, dass man die Leiche erst heute Mittag gefunden hat. Wie konnte Virginie das heute Morgen um 10 Uhr schon wissen? Sie muss die Leiche gesehen haben. Oder den Mörder. Aber wenn das so ist, muss man unbedingt etwas unternehmen. Die Polizei verständigen. Bloß wie? Guten Tag, Madame. Geht es dir gut? Gott sei Dank, da ist sie. Eine ganze Woche habe ich warten müssen. Ich habe dir was mitgebracht. Ein Glöckchen an einem Stab. Es hat meinem toten Bruder gehört. Wenn ich dir das hier an den Rollstuhl stecke, dann kannst du mit dem Finger dran. Schau mal, so. Einfach dran stoßen. Probier's mal. Ja, genau, du kannst es. Jetzt kannst du immer klingeln, wenn du etwas sagen willst. Oh, Virginie, was für eine wunderbare Idee. Ich wollte, ich könnte dir zeigen, wie dankbar ich bin. Funktioniert doch prima, oder? Willst du, dass ich dir meine Geschichte weitererzähle? Und ob ich das will? Erzähl, Virginie, erzähl! Also, die Polizei hat Michel gefunden. Er war mausetot. Ich habe es gewusst, weil wir ja zusammen Angeln gespielt hatten. Und dann habe ich keine Lust mehr gehabt, weil er behauptet hat, alle Fische hat er gefangen. Und ich keinen einzigen. Und darum habe ich so getan, als wenn ich weggehe. Und als ich dann wieder zurückgekommen bin, habe ich gesehen, dass er der Bestie begegnet ist. Ich habe Lust, Virginie durchzuschütteln, den Namen aus ihr herauszuschütteln. Wem ist der Junge begegnet, verdammt nochmal? Sag doch schon, wer ist die Bestie? Und da habe ich gewusst, dass er bald tot ist. So wie die anderen auch. Weil die Geschichte immer gleich abläuft. Ich bin stehen geblieben und habe mich hinter einem Baum versteckt. Weil ich zusehen wollte, wie die Bestie ihn tot macht. Sie hat ihm die Hände um den Hals gelegt. Michel ist erst rot geworden, dann violett und dann ist seine Zunge aus dem Mund gekommen. Und dann... Was ist das für ein Kind? Wie kann sie mit einer solchen Gleichgültigkeit von diesem Horror erzählen? Bist du schon wieder am Plappern, Virginie? Kannst du die kranke Dame nicht in Ruhe lassen? Virginies Vater muss in unmittelbarer Nähe stehen. Guten Tag, Madame. Ich rieche sein Rasierwasser. Entschuldigen Sie aber, Virginie, ein bisschen zu aufdringlich. Ich bin schon wieder entwischt und ihr hergelaufen. Das macht doch nichts. Mademoiselle Elise hat Kinder immer sehr gern gehabt. Wie oft hat sie ihnen Freikarten geschenkt für ihr Kino? Was ist denn das? Das habe ich ihr geschenkt. Sie kann nämlich den Finger heben, wenn sie Ja sagen will. Und so geht es leichter. Nein, sowas, das ist ja fast ein Wunder. Mademoiselle Elise kann den Finger heben. Sobald wir zu Hause sind, muss ich Dr. Rebaud anrufen. Jetzt muss er mir glauben, dass sie voll bei Verstand ist. Ich bin Ihnen ja so dankbar. Sie haben wirklich eine entzückende kleine Tochter, Monsieur. Naja, ab und an kann sie recht nett sein. Aber sie hat es faustdick hinter den Ohren, nicht wahr, Virginie? Ach, Papa. Haben Sie noch mehr Kinder? Ich hatte einen Sohn. Also, wir müssen jetzt los. Virginies Mutter wartet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Lise. Bis zum nächsten Samstag. Auf Wiedersehen. Ein liebes Mädchen. Sie scheint sie sehr zu mögen. Es ist schön, wenn man auf solche Kinder trifft. Yvette setzt zu einem langen Exkurs über all die hinterlistigen und missratenen Kinder an, denen sie in ihrem Leben schon begegnet ist. Ich höre nicht mehr zu. Mich treiben andere Gedanken um. Wenn der Mörder bemerkt hat, dass Virginie ihn beobachtete, dann ist sie in Gefahr. Dann wird er sie aus dem Weg räumen wollen. Und ich kann nichts tun, um sie zu schützen. Ich ertrage das nicht. Ich ersticke. Ich habe das Gefühl, in einer Zwangsjacke zu stecken. Ich möchte schreien. Aber Mademoiselle Elise, Sie schwitzen ja. Warten Sie, ich nehme Ihnen den Schal ab. Ja, nimm den Schal und häng mich damit am nächsten Baum auf. Ich habe dieses Leben so satt. Dr. Rebaud ist gekommen. Er stellt verschiedene Untersuchungen mit mir an, die länger als gewöhnlich dauern. Kein Wunder, heute regnet es und er kann nicht auf sein Segelboot. Da hat er auch mal für einen Mehlsack wie mich Zeit. Ich betätige mein Glöckchen wie wild. Seine Schlussfolgerung? Es scheint, als hätte ich kleine Teile meiner Motorik wiedererlangt. Er wird darüber mit Professor Combré sprechen. Das ist ein Spezialist für Gehirnchirurgie. Ja, das war's. Aber keine falschen Hoffnungen. Bitte, Madame Yvette. Vielleicht sind es nur reflexartige Bewegungen bei Mademoiselle Elise. Unkontrollierte Kontraktionen. Ja, wir müssen sie jedenfalls weiter beobachten. Ja, es gab schon Fälle, da konnten Leute 30 Jahre lang lediglich ein Zeh oder ein Ohr bewegen. Wie immer, sehr aufbauend, so, dieser Dr. Rebo. Und schwupp, schon also, ist er wieder weg. Essenseinladung, Freunde, kann unmöglich zu spät kommen. Ein richtiger Hans Dampf in allen Gassen, dieser Mann. Warten Sie mal, wen ich beim Bäcker getroffen habe. Virginie und ihre Mutter. Sie wohnen ganz in der Nähe, nur quer durch den Park. Sie heißt Elaine, eine sehr hübsche Frau. Schlank, dunkles Haar, große blaue Augen. Elaine und Paul von Sten. Paul. Der Name passt gut zu seiner Stimme. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und ich habe Ihnen vorgeschlagen, doch mal auf einen Aperitif vorbeizuschauen. Und wissen Sie was, Mademoiselle Elise? Sie haben zugesagt. Übermorgen. Virginie kommt auch mit. Sehen Sie, ich wusste doch, dass Sie das freut. Endlich mal wieder Besuch. Ach, übrigens, Ihr Sohn ist vor 2 Jahren gestorben. Er war eins von diesen armen Kindern, die ermordet worden sind. Stellen Sie sich das vor. Er hieß Renaud. Elaine hat mir gesagt, dass sie nicht gerne darüber spricht, also habe ich nicht nachgefragt. Ein Kind zu verlieren ist schon schlimm, aber zu wissen, dass es ermordet worden ist... Renaud von Sten. Ich erinnere mich nur undeutlich. Vor 2 Jahren bin ich viel gereist. Ich war Jurymitglied bei mehreren Filmfestivals und außerdem... Ich weiß nicht mehr warum. Es war eine Zeit, in der es zwischen Benoit und mir eine Menge Spannungen gab. Sicher habe ich deshalb dem Mord an Renaud Fonsten keine sonderliche Beachtung geschenkt. Übermorgen also. Ich kann es kaum erwarten. So, hier ist das Wohnzimmer. Da geht's in den Garten. Virginie, fass bitte nichts an. Nein, Mama, ich sehe mich nur um. Was für ein wunderschöner Garten. Ja, wirklich hübsch. Das Haus scheint sehr groß zu sein. Oh ja, das ist es. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die anderen Zimmer. Ich bleib bei Lise. Und nichts anfassen. Ja, ja. Da freut sie sich ganz bestimmt. Oh. Weißt du, Lise, ich glaube, die Bestie mag nicht, was sie tut. Aber sie muss es tun, verstehst du? Es überkommt sie, einfach so. Und hopp, braucht sie ein Kind. Da ist ein Polizist, der heißt Kommissar oder so. Der hat mir ein paar Mal Fragen gestellt. Ich finde, er sieht aus wie ein Clown. Ein großer Schnurrbart und Haare wie Stroh. Er wollte gern, dass ich ihm alles sage, was ich weiß. Aber das kann ich doch nicht. Ich kann es niemandem erzählen, außer dir. Weil bei dir ist es etwas anderes. Ja, das stimmt. Ich bin verschwiegen wie ein Grab. Renaud hat nichts von der Bestie gewusst. Er war gar nicht misstrauisch. Deshalb hat sie ihn gekriegt. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht in dem Häuschen im Wald spielen, weil ich gemerkt habe, dass die Bestie sich an ihn ranmacht. Hörst du mir zu, Lise? Ich bin wie betäubt von dem, was Virginie mir erzählt. Betäubt vor Entsetzen. Sie weiß, wer der Mörder ihres Bruders ist. Und sie schützt ihn. Virginie, was machst du da? Ich unterhalte mich mit Lise. Das heißt Mademoiselle Elise. Mir gefällt Lise aber besser. Darf ich doch, oder? Ich mag Lise. Magst du mich auch? Sie drückt mir einen Kuss auf die Wange. Ich weiß nicht, was mein Gesicht ausdrückt. Lise und ich sind nämlich Freunde. Mein Leben hat sich verändert. Ich will nicht von einem Wunder sprechen, aber es ist fantastisch. Der Gehirnspezialist Professor Combré hat mich untersucht und meint, dass meine Lähmung möglicherweise von einem Schock herrührt und nicht auf eine tatsächliche Schädigung des motorischen Zentrums zurückzuführen ist, denn die Nervenfasern des Rückenmarks seien nicht durchtrennt. Er glaubt, ich habe gute Chancen, eines Tages meine Bewegungsfähigkeit zu einem großen Teil wiederzuerlangen. Was für ein Hoffnungsschimmer. Außerdem hat meine neue Freundin Elaine mich ein paar Mal besucht. Offenbar fühlt sie sich einsam. Sie beklagt sich, dass Paul zu viel arbeitet und nur seine Bankkarriere im Kopf hat. Seitdem Elaine so viel mit mir spricht, scheint Virginie mich übrigens zu meiden. Wahrscheinlich ist sie eifersüchtig. Jedenfalls hat sie mir nichts mehr erzählt. Aber wenn der Sommer so schön ist wie gerade jetzt, scheinen die ganzen Mordgeschichten ohnehin in weite Ferne gerückt. Vielleicht ist Virginie ja doch nur ein kleines Mädchen mit einer blühenden Fantasie. Alle sagen, dass mein Dessert das Beste von allen ist, Mademoiselle Elise. Die beiden Schüsseln waren im Handumdrehen leer. gerade, dass ich das Tellerchen hier noch für Sie retten konnte. Na, schmeckt's? Das ist aber auch ein gutes Rezept. Der Clou ist ein kräftiger Schuss Grand Marnier. Ein Gartenfest bei den Fontaines. Hélène und Paul haben mich mit ihren Freunden bekannt gemacht. Lauter junge Paare, die sie vom Tennisspielen oder aus dem Schwimmbad kennen. Alle sind so nett zu mir. Manchmal komme ich mir vor wie das Maskottchen des ganzen Viertels. Das sind doch reizende Leute, die Freunde von Paul und Hélène. Und wie sich alle um sie bemühen. Hat dieser Stéphane Miroir vorhin doch lauthals verkündet, sie seien das hübscheste Mädchen in der ganzen Stadt. Sie hätten das Gesicht seiner Frau sehen sollen. Diese Sophie passt überhaupt nicht zu ihm. Er so fröhlich und sie immer miese Petrich. Na, Lise, alles in Ordnung? Fühlen Sie sich wohl? Hoffentlich strengt Sie der ganze Trubel nicht zu sehr an. Nein, nein, nein, Monsieur Paul. Ich glaube, Mademoiselle Elise genießt es sehr, unter Menschen zu sein. Aber ich kann sie ja mal dort drüben ins Wäldchen fahren. Da ist es ruhig und sie kann ein bisschen schlafen. Gute Idee. Dann bis später, Lise. Paul, wo bist du? Wir brauchen Nachschub. Der Weißwein ist alle. Ist gut, ich komme dir helfen. Pauls Hand, die meinen Arm berührt, hinterlässt ein Gefühl der Wärme. Ach, Benoit. Ich vermisse dich so sehr. In der Küche haben Sie vorhin erzählt, dass Pauls erste Frau an Krebs gestorben ist. Sie war die Mutter von dem kleinen Renaud, der ermordet wurde. Ach, das ist doch dann war Hélène also Pauls zweite Frau. Das hatte sie nie erwähnt. Und Renaud war Virginies Halbbruder. So, ich lasse Sie jetzt allein. In einer halben Stunde komme ich und wecke Sie. Lise, Lise, schläfst du? Du lügst. Wenn du schläfst, wie kannst du mich dann hören? Weißt du, ich glaube, die Bestie der Wälder wird es bald wieder tun müssen. Sie kann nicht lange einfach so herumsitzen, verstehst du? Ich glaube, sie ist eifersüchtig, weil ich mit ihr spreche. Sie will, dass ich mich nur mit ihr abgebe. Aber ich hab dich gern. Ich bete jeden Tag, dass sie dir nichts tut. Ich habe hier sogar einen Zettel mit den Namen von anderen Kindern hingelegt, damit sie auf andere Gedanken kommt. Hier bleibt der Atem stehen. Dieses Kind muss total verrückt sein. Eine Nachricht für die Bestie der Wälder. Jetzt muss ich wieder zu den anderen, sonst könnte es gefährlich werden. Nein, warte, Virginie. Sie ist fort. Gefährlich, sagt sie? Warum gefährlich? Ist denn hier jemand, der uns beobachtet? Ich horche? Aber ich höre nur meinen eigenen Herzschlag. Was ist das? Da ist jemand. Jemand beugt sich über mich. Jemand, der atmet. Hilfe! Meine Hand wird festgehalten, am Klingeln gehindert. Finger berühren mich. Streichen über meinen Hals. Meine Schultern, meinen Ausschnitt. Nicht brutal. Zärtlich. Eine große Hand. Eine Männerhand. Sie gleitet in meinen Ausschnitt. Gegen meinen Willen verwirren mich diese Zärtlichkeiten. Jetzt küsst ihr meinen Busen. Streichelt über meinen Bauch. Die Hände lassen von mir ab. Ich bin halb wahnsinnig und mein Körper steht in Flammen. Ich wusste gar nicht, dass das noch geht. Na? Ausgeschlafen, Lise? Stéphane Miroir. Deshalb ist der andere weggelaufen. Wir wollen ein bisschen Musik machen. Haben Sie Lust zuzuhören? Sie sehen bezaubernd aus, Lise. Ganz rosige Wangen. Als hätten Sie etwas besonders Schönes geträumt. Geträumt wohl kaum. Ich spüre noch die Wärme der Hand, die mich berührt hat. War es Pauls Hand? Ich weiß nicht. Ich hätte sein Rasierwasser riechen müssen. Aber wer war es dann? Ah, was für ein schöner, warmer Abend. Man hat beschlossen, dass Paul Yvette und ihre leeren Schüsseln mit dem Auto nach Hause bringt und Stefan mich mit dem Rollstuhl durch den Park heimfährt. Soll ich Ihnen was verraten? Ich genieße es, Sie ein bisschen allein für mich zu haben, Lise. Schon seltsam, dass wir uns früher nie begegnet sind. Ich gehe eben einfach zu selten ins Kino. Ich kann mich ja auch jetzt noch an Ihnen satt sehen. Aber wie, glauben Sie, sehe ich aus? Hm? Halten Sie mich zum Beispiel für kräftig? Komische Frage. Aber wenn es ihm Spaß macht? Richtig geraten. Ich bin 1,82 Meter groß und wiege 80 Kilo. Ja, ich könnte Sie ganz leicht auch nach Hause tragen. Wissen Sie, dass ich Sie einfach hinreißen finde, Lise? Naja, anfangs hatte ich schon ein bisschen Scheu, Ihnen zu begegnen. Man fühlt sich in der Gegenwart von... Sprich es nur aus. In der Gegenwart von Behinderten. Jetzt ist das ganz anders. Tatsächlich, seitdem ich Ihnen begegnet bin, denke ich nur noch an Sie. Sophie hat es auch gemerkt. Hat mir eine richtige Szene gemacht, ihretwegen. Sie behauptet, ich sei in Sie verliebt. Noch ein Verrückter, der in einem Mehlsack Reize entdeckt. Jedenfalls. Aber Stefan kann das nicht gewesen sein, vorhin im Garten. Warum ist er eigentlich plötzlich stehen geblieben? Was ist los? Warum sagt er nichts mehr? Er wird doch nicht auf dumme Gedanken kommen. Ah, es geht weiter. Der Rollstuhl setzt sich wieder in Bewegung. Was ist denn jetzt in ihm gefahren? Es geht ja immer schneller. Ich werde durchgerüttelt. Schocke wild hin und her. Gleich kippe ich nach vorne. Dieser Mann ist wirklich nicht ganz bei Trost. Hey, jetzt fahren wir einen Abhang hinunter. Dabei gibt es auf dem Weg zu meinem Haus gar keinen Abhang. Der einzige Abhang ist der Weg zum See. Stefan! Stefan! Hilfe! Ich falle! Ich falle ins Wasser! Ich gehe unter! Das Wasser schlägt über mir zusammen! Ich will atmen! Atmen! Oh nein! Nein! Nein! Hey! Hören Sie mich, Mademoiselle! Mademoiselle! Mist! Ich muss Ihren Kopf auf die Seite drehen. Sieht aus, als würde sie sich gleich übergeben. Schon passiert. Mit dem Wasser, das aus mir herausbricht, könnte man einen Großbrand löschen. Ich hole tief Luft. Jetzt ist mir besser. Da haben Sie aber verdammtes Glück gehabt, dass ich meine Dose mit den Fischködern vergessen hatte. Um diese Zeit ist sonst kein Mensch im Park unterwegs. Alles beim Abendessen. Sie wären glatt ertrunken. Bleiben Sie nur ganz ruhig liegen. Gleich geht es Ihnen besser. Mir wird klar, dass ich ihn mit leerem Blick anstarre. Ich habe beim Sturz ins Wasser meine dunkle Brille verloren. Na, dann können Sie wohl auch nicht sprechen. Machen Sie sich keine Sorgen wegen Ihres Rollstuhls. Er ist am Ufer im Wurzelwerk hängen geblieben. Verstehen Sie mich denn? Ich habe mein Glöckchen nicht. Also versuche ich wieder, mich zu verständigen, indem ich den Zeigefinger hebe. Er scheint zu begreifen, der gute Mann. Gut. Ich werde Sie jetzt zu meinem Auto tragen und in eine Decke packen. Danach hole ich den Rollstuhl und dann benachrichtigen wir die Polizei. In Ordnung? Zeigefinger, in Ordnung. Auch wenn ich meinen Retter eigentlich anflehen möchte, mich keine Sekunde allein zu lassen. Wo ist Stefan? Und wer hat versucht, mich zu töten? Ich habe Stefan im Krankenhaus besucht. Er hat einen dicken Verband um den Kopf und sieht ganz komisch aus. Er fragt sich immer noch, wie das passieren konnte. Offenbar hat man ihn mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen. Ja, die Polizei fand ihn ohnmächtig und blutüberströmt im Gebüsch. Ach, schrecklich. Also ich verstehe nicht, wieso ein Schrank von einem Mann wie Stefan sich einfach niederschlagen lassen kann, ohne etwas zu sehen oder zu hören. Lise muss ihn sehr gefesselt haben. Sonntagmorgen. Die Fonstens sind gekommen, haben zwei Flaschen Champagner mitgebracht zur Feier meiner Wiederkehr aus dem Reich der Toten. Auch mein wackerer Retter ist da. Er heißt Jean Guillaume und ist Klempner. Und mir scheint, meine gute Yvette, immerhin seit 10 Jahren Witwe, hat bereits mächtig Feuer gefangen. Stellen Sie sich bloß vor, Monsieur Jean wäre nicht zufällig gerade vorbeigekommen. Ja, es fing ja schon an, dunkel zu werden. Das Einzige, was ich gesehen habe, war der umgekippte Rollstuhl und Mademoiselle Elise kopfüber im Wasser. Sie haben den Täter offenbar nur knapp verfehlt, Monsieur Jean. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er sich hinter den Büschen versteckt, gewartet, bis ich wieder weg war und ist dann in aller Ruhe abgehauen. Davon geht auch die Polizei aus. Mhm. Ja, ja. Inspektor Gassin war hier. Wirklich ein sehr höflicher junger Mann. Ja. Wollen wir nicht über etwas anderes sprechen? Lisa hat vielleicht überhaupt keine Lust, die ganze Geschichte wieder und wieder zu hören. Wer ein Stück Kuchen möchte, braucht sich nur zu bedienen. Er steht da auf dem Buffet. Oh, ja. Gerne. Ich hab dir ja gesagt, du sollst aufpassen, Lise. Die Bestie hat dich bemerkt und sie ist böse auf dich. Und weißt du was? Ich glaube, dass sie bald ein anderes Kind bestraft. Was sagt Virginie da? Bestraft? Wofür bestraft? Mathieu Golbert. Er ist in meiner Klasse. Die Bestie findet ihn hübsch. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wenn sie mir sagt, dass ich hübsch bin, verstecke ich mich lieber. Denn ich weiß, was das bedeutet. Ich warte einfach, bis es vorbei ist. Verstehst du? Yvette, ich will auch Kuchen! Nein, warte, Virginie! Mathieu Golbert. Ich kenne ihn. Seine Mutter hat einen Friseursalon. Er ist ein hübscher, blonder Junge mit großen blauen Augen. Was soll ich nur tun? Ich muss doch etwas unternehmen. Ich möchte schreien. Die Arme heben können. Einfach nur diese verfluchten Arme heben können. Meinen Sie, dass Monsieur Jean Kaninchen in Senfsoße mag? Oder vielleicht ein schönes Rostbeef? Ja, so ein großer, starker Mann braucht seine Fleischration. Zum Dessert mache ich auf alle Fälle wieder meine Creme Caramel. Die kommt immer so gut an. Nach den Turbulenzen der letzten Woche ist wieder Ruhe eingekehrt. 5 Tage Ruhe. Wunderbar. Dr. Rebeau kam zur Visite und hat mich gelobt. Es scheint, dass man, seitdem ich den Zeigefinger bewege, spüren kann, wie meine linke Hand zittert. Oh mein Gott, wenn es doch nur wahr wäre. Dann könnte ich lernen, links zu schreiben, könnte mich mitteilen. Ich übe wie verrückt. Ich werde es schaffen, diese blöde Hand zu bewegen. Ich werde es schaffen. Und nicht nur das. Stück für Stück werde ich die Kontrolle über meinen Körper zurückgewinnen. Der Regen hat aufgehört. Das schwöre ich. Eine herrliche Luft. Viel zu schön, um zu Hause zu bleiben. Ich habe Hélène angerufen und gesagt, dass ich mit Ihnen und Virginie spazieren gehen will. Ich hatte den Eindruck, es ist hier ganz recht, mal ein Stündchen allein zu sein. Yvette hat einen großen Bogen um den Unglückspark gemacht. Jetzt sind wir auf dem Platz vor dem Supermarkt. Ach ja. Auch die reichen Leute haben ihre Probleme. Wenn du das so liest. Mir ist langweilig. Virginie, bleib bitte in der Nähe. Ich gehe nur zum Brunnenspiel. Gut. Yvette versenkt sich in ihre Illustrierte und ich kann in Ruhe meinen Gedanken nachhängen. Yvette? Mhm? Dürfen wir uns was Süßes kaufen? Mhm. Von Schokolade kriegt man schlechte Zähne. Keine Schokolade, Kaubonbons. Mama kauft mir immer was. Na gut. Da hast du 5 Francs. Danke. Aber verlier das Geld nicht. Und wer ist dein kleiner Freund? Er heißt Mathieu. Aha. Hallo, Mathieu. Er ist mit seinem großen Bruder hier. Hm. Komm, Mathieu. Mathieu? Etwa Mathieu Golbert? Der Junge, den die Bestie hübsch findet? Was hat Virginie mit ihm zu schaffen? Oh mein Gott. Führt sie etwa, ich wage es kaum zu denken, dem Mörder die Kinder zu? Das ist doch nicht zu fassen. Nichts als Sport in dieser Zeitung. Sport und Reklame. Yvette, liebste Yvette, bitte hör auf, in der Zeitung zu lesen und gib auf die Kinder Acht. Wo sind sie? Kannst du sie sehen? Yvette? Mhm? Ich habe 5 Bonbons gehabt und Mathieu 4. Gott sei Dank, sie sind wieder da. Und wo ist dein kleiner Freund abgeblieben? Mathieu ist zu seinem Bruder zurück. Er musste nach Hause. Ach so. Komm, setz dich zu mir auf die Bank, Schätzchen. Du kannst die Seite mit den Comics kriegen. Oh ja, fein. Ich habe noch immer ein ungutes Gefühl. Dass wir Mathieu getroffen haben, scheint mir ein merkwürdiger Zufall zu sein. Andererseits... Lisa, hörst du mich? Ich glaube, Mathieu wird bald tot sein. Oh nein, nein. Wenn ich dieses Kind doch nur packen, es schütteln und ihm sein Geheimnis entreißen könnte. Ich habe die Bestie gesehen. Drüben. Mein blödes Gesicht, das keine Miene verziehen. Und mein blöder Mund, der nicht schreien kann. Na, was gibt's denn da zu flüstern, kleine Geheimniskrämerin? Ach, nichts. Ist etwas nicht in Ordnung, Mademoiselle Elise? Wollen Sie nach Hause? Oder möchten Sie doch lieber noch etwas herumgefahren werden? Na gut, gehen wir. Komm, Rini. Okay. Eine Weile kann ich mir einreden, dass alles in Ordnung ist. Dass Virginie mich mit ihren Horrorgeschichten bloß erschrecken will. Was ist denn da los? Sie dachte, das kämen sie genau hierher. Nein, sie fahren zum Parkplatz. Da muss was passiert sein. Ich geh mal gucken. Virginie, du bleibst hier. Gib mir deine Hand. Mir schlägt das Herz bis zum Hals. Der kleine Mathieu. Lieber Gott, bitte. Bitte, mach, dass es nicht wahr ist. Entschuldigen Sie, Monsieur, können Sie mir sagen, was da passiert ist? Ich habe das Gefühl, ich muss mich übergeben. Als hätte ich eine Halluzination, sehe ich alles vor mir. Den kleinen, leblosen Körper, ermordet. Mademoiselle Elise, denken Sie nur, man hat eine Leiche auf dem Parkplatz gefunden. Ein Kind zwischen den Autos. Und stellen Sie sich vor, mein Gott, es ist schrecklich. Es soll der kleine Mathieu sein. Der Junge, der gerade noch mit Virginie gespielt hat. Weine nicht, mein Liebling. Komm zu Yvette, mein Kleines. Yvette, passt auf dich auf. Ich bin wie erschlagen. Wenn ich mir vorstelle, dass man den kleinen Mathieu hätte retten können, wenn Virginie rechtzeitig etwas gesagt hätte. Warum sagt sie nichts? Warum? Warum? Heute findet die Beerdigung von Mathieu Golbert statt. Natürlich gehen alle hin. Auch Yvette ist vor einer halben Stunde mit Paul losgefahren. Hélène hat sich geweigert und leistet mir zusammen mit Virginie Gesellschaft. Und ich habe ihnen vorgeführt, wie gut ich schon mit dem neuen elektrischen Rollstuhl umgehen kann, der auf Anregung des praktischen Monsieur Jean angeschafft worden ist. So, du böse Puppe, jetzt kriegst du aber Prügel. Das kommt davon, wenn man nicht pariert. Offenbar ist heute ein strahlender Tag. Ich stelle mir vor, wie der Leichenzug unter der heißen Sonne durch die Felder zieht. Auf diesem Friedhof liegt auch der kleine Renault begraben. Ich kann verstehen, dass es über Hélènes Kräfte geht, an der Beerdigung eines Jungen teilzunehmen, der neben dem Sohn ihres Mannes beigesetzt wird. Das Schlimmste ist zu wissen, dass er in dieser kleinen Kiste liegt. Dein Kind in einer kleinen Kiste. Wie... ein Paket. Das ist doch komisch, oder? So komisch, komisch. Hoffentlich bekommt sie keinen hysterischen Anfall. Was hast du denn, Mama? Nichts, mein Liebling. Bist du traurig wegen Mathieu? Ja, ein bisschen. Es ist nicht schlimm. Mathieu ist bestimmt froh, dass er in den Himmel kommt. Ja, sicher, Virginie. Spiel nur schön weiter. Mhm. Ich hätte Renaud an jenem Tag nicht erlauben dürfen, draußen zu spielen. Es musste einfach passieren. Zwangsläufig. Wie kann ich ihr nur zeigen, dass ich ihren Kummer verstehe? Dieser verfluchte Körper. Nein, ich weiß genau, dass es meine Schuld ist, Lise. Sie werden mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Ich wusste, dass es geschehen würde. Ich habe es gefühlt. Und nichts dagegen unternommen. Virginie hat ihn gefunden. Er hatte keine Augen mehr. Nur Löcher. Und überall Blut. Ich wollte nicht, dass sie ihn so sieht. Deshalb habe ich ein Badetuch über seinen Körper geworfen, aber das Blut kam durch. Ich hasse Rot. Gott sei Dank, Yvette kommt zurück. Hélène, Paul wartet im Wagen auf Sie. Er sagt, er muss schnell zurück ins Büro. Ach. Aber Sie können uns Virginie gerne noch da lassen. Ich bringe sie Ihnen dann am Nachmittag wieder. Ja, gut. Wenn sie nicht stört, gell? Ich gehe dann. Auf Wiedersehen, Lise. Auf Wiedersehen, Yvette. Bis dann. Ich decke am besten gleich fürs Mittagessen. Ich sage Ihnen, Mademoiselle Elise, Es war furchtbar. Mathieus Mutter wollte dem Sarg nachsprengen. Man hat sie mit Gewalt zurückhalten müssen. Paul war leichenblass. Stefan und seine Frau waren auch da. Sein halbes Gesicht ist immer noch blau und geschwollen. Wo habe ich bloß die Servietten hingetan? Nach dem Essen geht Yvette auf einen Sprung in die Apotheke. Virginie sitzt vor dem Fernseher und schaut sich eine Tiersendung an. Weißt du, Lise, es ist nicht Schuld der Wölfe, dass sie Schafe töten. Sie müssen ja schließlich auch etwas essen. Und manchmal ist es bei den Menschen genauso. Sie machen etwas, weil sie müssen, auch wenn es böse ist. Aber schwierig ist das schon. Ja, kleine Virginie, da hast du eben in aller Naivität das Problem der Willensfreiheit angesprochen. Leider kann ich dir bei der Lösung nicht weiterhelfen. Und das nicht nur, weil ich stumm bin, sondern weil ich selbst keine Antwort weiß. Was war das? Ich spüre plötzlich einen Lufthauch. Hat Yvette vorhin nicht die Terrassentür abgesperrt? Ach ja, sie hört. Sie kann nur nicht sprechen. Was? Ich verstehe nicht, was Virginie damit meint. Wer hört? Ich? Mit wem spricht sie? Sie ist so nett. Du darfst ihr nichts tun. Was erzählt sie da? Virginie! Keine Angst, Lise. Ich habe es ihr erklärt. Sie findet dich sehr hübsch. Was erklärt? Wem? Ich werde langsam nervös. Wenn sie nur nicht spielt. Wenn sie tatsächlich mit jemandem spricht, der da ist. Ich versuche mit aller Kraft zu horchen. Nein, ich habe dir gesagt, du darfst sie nicht anfassen. Sie spielt nicht. Dieses Kind spricht mit irgendjemandem. Mit jemandem, der in meinem Wohnzimmer sitzt und mich schweigend ansieht. Der mich hübsch findet. Der mich anfassen will. Ich fühle, wie mir der Schweiß ausbricht. Ist sie es? Die Bestie? Du glaubst mir also auch nicht. Niemand glaubt mir. Aber es stimmt. Sie besucht mich, wenn ich allein bin. Und mit dir ist es, als wäre ich allein, weil du ja nichts siehst. Dieses Kind ist gestört. Sie fantasiert. Natürlich ist niemand da. Sie muss sich einsam fühlen, deshalb erfindet sie sich Freunde, die arme Kleine. Es ist mir wahrhaftig lieber, Virginie ist krank, als dass ein Mörder in meinem Wohnzimmer sitzt und mich ansieht. Es hätte etwas länger gedauert, es war sehr voll in der Apotheke. Was ist denn das? Virginie, komm mal her. Ich habe dir doch verboten, die Terrassentür aufzumachen. Leg die Puppe weg und antworte mir. Warum hast du die Tür aufgemacht? Ich hatte Bilou im Garten vergessen. Bilou ist ihre Puppe. Naja, gut. Komm, iss deinen Joghurt. Ihnen mache ich einen Tee, Mademoiselle Elise. Komisch nur, dass ich mich beim besten Willen nicht erinnern kann, dass Virginie in den Garten hinausgegangen ist. Weißt du, Lise, ich musste ihr die Tür aufmachen. Sie ist so groß. Sie kann doch nicht durch Wände gehen. Langsam verliere ich den Verstand. Hey, Dr. Ribot, wo bleiben Sie? Ihre Patientin sollte schleunigst in ein ruhiges Sanatorium. Weit. Weit weg von hier. Das gibt's doch nicht. Und schau sich bloß einer all diese Idioten an, die ins Grüne fahren. Geh doch auf. Pass auf, du wirst ja bescheuert. Ja. Hast du nicht gesehen, wie der die Kurve geschnitten hat? Wenn nur immer die anderen schuld sind. Sonntägliche Spazierfahrt mit Paul und Elaine. Yvette ist mit ihrem Jean verabredet. Sie haben mich mit dem Sicherheitsgurt auf den Beifahrersitz festgeschnallt und ich hänge drin wie ein nasser Sack. Wirklich ein toller Ausflug. Papa? Ja. Such doch mal eine andere Musik. Die ist so langweilig. Nach Zeugen, die am Samstag, dem 28. Mai gegen 13 Uhr auf der D1 bei La Furetière einen weißen oder cremefarbenen Kombi gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle. Ist das sowas wie unser Auto, Papa? Ja. Unser Auto ist auch weiß. Vielen Dank. Oh je. Darauf wären wir ja nie gekommen. Es gibt jede Menge Autos wie unseres, Virginie. Monsieur Jean fährt auch einen weißen Kombi. Und Stefan auch. Und Onkel Otto auch. Die Stimmung bleibt unerfreulich, bis mich die Fonstains zu Hause abliefern. Yvette wartet schon mit dem Telefonhörer in der Hand. Hallo, Lise. Ich wollte Ihnen sagen, glauben Sie nicht, was man Ihnen über mich erzählen wird. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Ich habe Feinde. Ich muss verschwinden. Ich umarme Sie. Ich liebe Sie, Lise. Adieu. Was hat Stefan damit gemeint, dass ich nicht glauben soll, was man über ihn sagt? Doch wohl nicht wegen dem weißen Kombi. Ich verstehe kein Wort. Ich habe schlecht geschlafen und bin mit Kopfschmerzen aufgewacht. Aber wie sagt man, ich habe Kopfschmerzen, wenn man nur den Finger bewegen kann? Also, kein Aspirin. Was für ein Wetter! Ich bin ganz durchnässt. Dieser Sommer ist eine Katastrophe. Denken Sie, Mademoiselle Elise, im Gemüsegeschäft haben Sie erzählt, dass die Richterin eine Exhumierung der Leichen angeordnet hat. Sie wollen herausfinden, ob es in allen 5 Fällen derselbe Mörder war. Arme Elaine, armer Paul. Zu wissen, dass das eigene Kind wieder ausgegraben wird. Ich stelle mir vor, was ich empfinden würde, wenn man Benoit, den man ohne mich beerdigt hat und der mir so immer lächelnd unter dem wolkenverhangenen irischen Himmel in Erinnerung bleiben wird. Hallo? Guten Tag, Katharine. Nein, das macht nichts, wenn Sie zum Zahnarzt müssen. Dann kommen Sie eben morgen zum Massieren. Was? Woher wissen Sie das denn? Und was sagt Stefan dazu? Aber das ist doch unsinnig. Sowas ist doch kein Grund. Ja, ich verstehe. Danke, bis morgen dann. Mademoiselle Elise, es ist furchtbar. Sophie Miguin hat Selbstmord begangen. Sie hat ein ganzes Röhrchen Schlaftabletten geschluckt. Die Putzfrau hat sie morgens gefunden. Stefan ist schon seit Sonntag verschwunden. Sophie tot? Selbstmord? Ich habe immer gedacht, mit Schlaftabletten schafft man es nie. Außerdem hätte ich Sophie nie für eine Frau gehalten, die Selbstmord begeht. Man sagt, sie hat es getan, weil Stefan sie verlassen wollte. Stellen Sie sich das vor. Seine Frau ist tot und er weiß es vielleicht nicht einmal. Zurzeit nimmt es wirklich kein Ende mit den Katastrophen. Ich muss an Stefans Anruf denken. Ich habe Feinde. Als hätte er vorausgeahnt, was jetzt geschehen ist. Stefan, der behauptet, in mich verliebt zu sein und dessen Frau zur rechten Zeit stirbt. Und der in einem weißen Kombi herumfährt, wie ihn die Polizei sucht. Schon wieder eine Beerdigung. Da das Wetter schön ist, hat Yvette mich mitgenommen. Stefan ist nicht aufgetaucht. Offenbar hat er sich endgültig abgesetzt. Er soll auch alle Konten abgeräumt haben. Die Polizei hat einen Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen ihn erlassen. Man hat nämlich bei der Autopsie von Sophie ein Hämatom an ihrem Kiefer festgestellt, das den Schluss zulässt, dass sie gezwungen wurde, die Schlaftabletten zu schlucken. Die ganze Stadt ist zur Beerdigung gekommen. Ach, da ist dieser junge Polizist, Inspektor Gassin. Ich glaube, er will zu Ihnen. Verzeihung, Mademoiselle Andrioli. Ich bin's, Florent Gassin. Ich habe gehört, dass Stéphane Miguin sich für Sie interessiert und Sie in den letzten Tagen noch angerufen hat. Falls Sie eine Idee haben, wo er sich aufhalten könnte, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie es mir... Mein Glöckchen zu betätigen wäre in dieser Situation sicher sehr unpassend. Deshalb hebe ich nur den Zeigefinger zum Zeichen meines Einverständnisses. Ich danke Ihnen, Mademoiselle Andrioli. Auf Wiedersehen. Wir machen uns auf den Heimweg und ich verfalle in trübe Gedanken. Wäre doch Benoit noch da. Vorbei, unwiderruflich vorbei. Ich habe einen Kloß im Hals, meine Lippen zittern. Ich spüre, wie die Tränen über meine Wangen rinnen. Ich bekomme kaum mehr Luft, ich ersticke fast. Dass ich weinen kann, hat es seit dem Unfall nicht mehr gegeben. Ich weine und gleichzeitig bin ich glücklich, dass ich es wieder kann. guten Tag. Ich bin allein, das Wetter ist scheußlich. Deshalb ist Yvette mit Monsieur Jean im Auto zum Einkaufen gefahren. Nicht ohne vorher den neuen Anrufbeantworter einzuschalten. Lise, hören Sie mich? Ich bin ganz in Ihrer Nähe, aber ich kann nicht zu Ihnen kommen. Stefan? Sie sind in Gefahr, Lise. Sie müssen die Stadt sofort verlassen. Ich kann Ihnen nicht alles erklären, aber glauben Sie mir, es sind grauenvolle Machenschaften im Gang. Ich muss auflegen, Lise. Sie sind in Gefahr. Verlassen Sie die Stadt. Gut, dass der Anruf aufgezeichnet ist. Das ist ein Beweis für seine Unschuld. Wo bleibt nur Yvette? Sie muss die Polizei informieren. Ah, ich höre sie. Warum schließt sie nicht auf? Hat sie etwa ihren Schlüssel verloren? Warum ruft sie nicht? Da ist jemand an der Terrassentür. Presst vielleicht sein Gesicht gegen die Scheibe, beobachtet mich. Der Mörder. Bin ich sein nächstes Opfer? Er hat die Scheibe eingeschlagen. Die Tür von innen aufgeschlossen. Jetzt ist er im Zimmer. Ich bediene den Knopf an meinem Rollstuhl, weiche zurück. Ich drücke mich in meinen Sitz, warte auf den Schlag, warte, dass mich jemand erwürgt, mir ein Messer ins Herz stößt, mich umbringt. Dieses Schweigen ist das Schlimmste. Erbarmen. Hilfe. Nein, ich will nicht. Ich will nicht sterben. Im Dunkel der Wälder von Brigitte Aubert, erster Teil. Aus dem Französischen von Eliane Hagedorn und Barbara Reitz. Bearbeitung Valerie Stiegele. Die Rollen und ihre Darsteller waren Elise Susanne Lothar, Yvette Gisela Keiner, Virginie Johanna Bergmann, Hélène Anna Magdalena Fizzi, Paul Matthias Lea, Stefan Roland Jankowski, Jean Reinhard Schulert, Katharine Silke Nato, Dr. Ribot, Lutz Schmidt, Inspektor Gassin, Bruno Vinzen, Kommissar Isar, Heinrich Schmieder, Sprecher Jakob Peuss. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Barbara Göbel. Regieassistenz Thomas Blockhaus. Regie Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2000. Dramaturgie und Redaktion Angela De Ciriaco-Sustorf.